Wenn wir von Außerirdischen sprechen, tun wir dies natürlich nicht, wie man heute glaubt, von jüdischer Sicht aus. Die von den anderen Sternen kamen, die Asen, die Tuatas von Danann, die Nephilim, sind nicht in Raumschiffen oder anderen ähnlichen Fahrzeugen gekommen. Zweifellos kamen sie von außerhalb, möglicherweise auch von innen. Jedoch bedienten sie sich nicht dieser plumpen und seltsamen Mittel. Sie benötigten keine fliegenden Untertassen. Es genügte ihnen, mit der Gleichzeitigkeit des Bewusstseins die Substanz jeder Ebene zu absorbieren und sich mit ihr zu versehen. Sie sind in Wahrheit von einem Universum gekommen, das, obwohl es sich sehr weit entfernt befindet, auf der anderen Hälfte unserer Sinne liegt. Und wenn wir sie manchmal gesehen haben, als ob sie rund wie Lichtscheiben sind, so ist das darauf zurückzuführen, dass wir schon nicht mehr das Organ besitzen, das es uns erlaubt, einzudringen und den Grund dieser anderen Hälfte unserer Sinne zu erkennen. Wenn wir es könnten, würden wir entdecken, dass in dieser Scheibe ein Mann und eine Frau sind, El und Ella, in einer Gestalt ähnlich derjenigen des Vira. In Wirklichkeit sind Wotan und Frigga, Baldur und Iduna, Avris und Aluine die außerirdischen Lichtscheiben, aber auch Quetzalcoatl, Bochica und Viracocha. Wiederholen wir. In dem Erlöschen wird der Atem des Demiurg Jehova auf Ebenen geringerer Energiestärken herabsinken, wo nicht einmal seine dienenden Hierarchien hinkommen, jedoch ihre Arbeitsmittel für die Forschung, ihre Maschinen, ihre Roboter schaffen, obwohl sie sie stets nach ihrem eigenen Bild gestalten. Als die hyperboreischen Divyas hierher gekommen waren, werden sie wohl geglaubt haben, dass dies nur für kurze Zeit sein würde, in welcher sie widerstehen könnten, auch wenn dies im goldenen Zeitalter wäre. Doch einige von ihnen verliebten sich in die Töchter der Menschen, der Tiermenschen, und mussten als Gefangene bleiben. Die Kinder dieser ersten Rassensünde waren die Helden vergangener Zeiten, die Halbgöttlichen, die Arya, die Viras, die noch in die göttliche Welt zurückkehren konnten, indem sie sich ins Gegenteil verwandeln durch die Einweihung von Armor. Dadurch, dass sie die Erfahrung auf dieser Ebene der demiurgischen Imprägnierung unmittelbar erlebt haben, müssten sie höher stehen als die Götter selbst, mehr sein als diese, heraustreten in einem nicht geträumten Traum, nicht einmal von den größten Pilgern der Sehnsucht. Hierin liegt der Unterschied zwischen den beiden irdischen Menschheiten, die halbgöttliche und die ausschließlich tierische, die der Roboter, der Sklaven von Atlantis. Es ist auch möglich, dass die Wahl, mit dem Menschen auf dieser schwierigen Erde zu leben, eine Heldentat war, außer einer Niederlage. Die großen Kriege der Kauravas und Pandavas im Mahabharata, die der Vanen und Asen, sollen Straffeldzüge gewesen sein gegen jene, die sich vermischten, ihr Blut verunreinigten. In diesen Kriegen geschah es, dass häufig die Vimanas, die Lichtscheiben, auftauchten, genau wie heute in der großen Krise aller Zeiten am Ende eines Zyklus. Alles Gesagte schließt jedoch nicht aus, dass der Tiermensch hier auf Erden mit seiner technischen Wissenschaft nicht in der Lage sein könnte, eine Nachahmung der Lichtscheiben dieser Vimanas zu schaffen, um mit ihnen den Kosmos zu ergründen, die äußeren Seiten der Gestirne. Er wird zu ihnen gelangen und sie leer vorfinden, denn es wird wie eine Reise über die verschiedenen Organe eines Riesen des großen Körpers von Melothesia, des demiurgischen Manu, sein. Ohne das Vril, das Drachenauge, das dritte Auge, wird er nichts sehen. Er wird diejenigen, die sich in den Burgen, im Weltenbaum, in den goldenen Äpfeln, im Asgard, in Avalon befinden, nicht wahrnehmen. Denn nur mit diesen kleinen Menschen, mit diesen Körpern, geschaffen aus dieser Materie, kann Gerda, die Erde, bewohnt werden. Sie befinden sich alleine im Universum. Um dahin zu gelangen, wo der Führer mit seiner Vimana, seinem Astral, gegangen ist, müssen wir vorher das Vril zurückerobern und somit dort eindringen, wo er sich befindet, innen, in der inneren Erde. Zunächst müssen wir in der Lage sein, dorthin zu gelangen, damit er wiederkehrt. Es war in Hitlers Drittem Reich, in welchem die Sonnenmenschen, die Menschen der schwarzen Sonne, das verlorene Organ, das Vril, zurückerobern konnten, die unmittelbare Kenntnis in dem Gedächtnis des Blutes. Die Viras, erneut in Divyas verwandelt, schufen ihren Astralkörper, ihren Sahu, ihr eigenes Vimana und kehrten damit zu dem wiedereroberten und uneinnehmbaren Paradies Asgard zurück. Als die Asengötter sich mit den Menschen vermischten, mit diesen Geschöpfen des Samsara, der Willensmacht des Demiurg, jener Maya, die sich hier unten wie ein Myriadenfluss von kleinen Irrlichtern bewegt, von immer undurchdringlicheren Bildnissen ohne Dauer zum Tode bestimmt, zum Nichts verurteilt, Tiere, Pflanzen, Metalle, ist die Wiedererlangung der Reinheit des Blutes des Helden unumgänglich. Denn darin wird die Erinnerung an den göttlichen Ursprung, an Asgard, das Valhalla der Götter, der Garten der goldenen Äpfel, an den süßen Baldur, an den Vater Wotan, die Mutter Frigga bewahrt. Vor allem an die ewige Geliebte, die Walküre, und an denjenigen, der wartend zurückblieb wie am Rande einer Quelle. Deswegen wird der Wächter der Morgendämmerung auch ein Pilger des Heimwehs, der großen Sehnsucht sein, denn in seinem Blut, wie im Lichte des Morgensterns, hört er jene ferne Musik, die ihn einhüllt und ihn dazu verleitet, von der Welt Hyperboreas zu träumen, die irgendwo verloren ging, man weiß nicht wo. Es gibt keinen Arier, keinen Vira, der nicht ein Sehnsüchtiger, ein unermüdlicher Pilger wäre. Als die SS Hitlers während der letzten Ardennenoffensive zu Tode verwundet in den Krankenhäusern des Feindes lagen, verweigerten sie Blutübertragungen und zogen es vor zu sterben, weil sie überzeugt davon waren, dass sie das ewige Leben verlieren würden, wenn sie die Erinnerung ihres Blutes verunreinigten. Das Blut der Arier hier auf Erden ist die Lichtsubstanz der schwarzen Sonne, das in den Adern der hyperboreischen Götter kreist. Es ist das Vorgefühl des grünen Strahls, des Feuerdrachens, des Iringweges. Wotan kann sich nur mit seinen Kriegern in Verbindung setzen, die in weit entfernten Gegenden Wache halten, durch die Minne, die in der Reinheit des arischen Blutes bewahrt wird. Sie sind die Gefangenen eines Mythos wie Rudolf Hess, und selbst darin kämpfen sie einen glorreichen und verzweifelten Kampf.